Thank you. Club Night, live aus dem Aufschwung Ost in Kassel. Wir übertragen noch bis 2 Uhr früh. Jetzt legt gerade Christian Vogel auf, der gute Mann aus London. Ich habe ihn gerade eben mal kurz interviewt und er meinte, ja, eigentlich ist er aus Brighton und betreibt dort auch sein Label Mosquito. Und ja, bekannt wurde er so richtig durch sein Triplet, die Intercent-Lopie. Und wir hören, was er jetzt so macht. Zur Party, es ist absolut obergeil. Es ist so voll, es ist so heiß, man kann schon, da spinnen sogar die Tonabnehmersysteme und der Kanal fällt aus. Das werden wir gleich wieder checken. Also viel Spaß noch mit der HR3 Club Night live bis 2 Uhr aus dem Aufschwung Ost. We'll be right back. Thank you. Thank you. Ready, prepare to flash.